Kundgabe 4775. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.11.1949. Stimme des Geistes, Wahrheit. Lehre Jesu Christi. Innere Stimme. Was euch gesagt wird durch die Stimme des Geistes, das ist als geistige Wahrheit anzuerkennen. Denn der Geist irret nicht, sondern als Anteil Gottes weiß er um alles und gibt auch der Seele kund, was zu wissen ihr Not tut. Lasset ihr die Stimme des Geistes in euch sprechen, so hört ihr also Gott selbst. Doch dem muss vorangehen, dass ihr Gott zu hören begehrt. Das Verlangen nach Gott ist allein ausschlaggebend, ob ihr seine Stimme vernehmen dürfet. Gott aber liebt seine Kinder und sein Kind ist, wer nach ihm verlangt. Also wird er sich auch denen kundgeben, die ihn hören wollen. Ein Mensch nun, dem es ernst ist um die Wahrheit, der bittet Gott wahrlich nicht vergeblich. Ihm offenbart sich Gott, doch in verschiedener Weise, weil oft den Menschen das Wissen und der Glaube mangelt, dass Gott selbst zu den Menschen spricht. Und darum lauschen sie nicht nach innen auf seine Stimme. Und also lässt Gott ihnen in anderer Weise sein Wort zugehen, auf dass der Mensch der Wahrheit teilhaftig werde, die stets in seinem Wort vertreten ist. Doch nur in seinem Wort sollet ihr Menschen die Wahrheit suchen. Was Jesus zur Zeit seines Erdenwandels auf Erden gelehrt hat, dessen achtet und nehmet es als Gottes Wort an. Denn durch Jesus sprach die Stimme Gottes. In ihm wirkte der Geist Gottes. Und darum war alles, was er lehrte, reinste Wahrheit. Und so sollet ihr euch immer an sein geheiligtes Wort halten. Ihr sollet es aufnehmen in euer Herz als Gottes Wort, durch das er euch in die Wahrheit leiten will, so ihr ihn ernstlich um die Wahrheit bittet. Er gibt sie euch, er vermittelt sie euch immer in der Weise, wie ihr aufnahmefähig dafür seid. Doch ihr könnet auch stets auf die göttliche Stimme in euch horchen. Und so ihr dies übet, im festen Glauben daran, dass er sich in seiner Liebe euch als seinen Kindern offenbart, werdet ihr bald zart und leise seine Stimme in euch vernehmen. Ihr werdet euch dabei ertappen, dass ihr stille Zwiesprache haltet mit eurem himmlischen Vater. Und dann beachtet dies als sein Wort, als seine Stimme, die zu euch spricht, Worte der Liebe und der Weisheit. Und diesen Worten dürfet ihr immer Glauben schenken, denn der Wille und das Verlangen nach der Wahrheit und das bewusste Streben zu Gott garantiert euch auch seines Geistes Wirken. Und ihr empfanget die Wahrheit von Gott selbst, der die ewige Wahrheit ist. Amen.